ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Krimi-Podcast mit Radioschätzen. Mein Name ist Bastian Pastewka. In jeder Folge holen wir eine Klassiker-Kuriosität aus den Schallarchiven der ARD. Alles Krimis, die aus der sprichwörtlichen Mottenkiste kommen und gerade deshalb so wundervoll sind. Sie können sich freuen. Heute haben wir ein Highlight für Sie. Mit dem Gongschlag geht es los. Verehrte Hörer. Verehrte Hörer. Das Hörspiel bringt... Radio Bremen bringt als Hörspiel der Woche... Hörspielabend von Radio Bremen. Auf dem Programm steht... Auf dem Programm steht diesmal erneut ein Krimi aus der Feder des Bremer Autors Arnold E. Ott. Ein verzwickter Cold Case macht Kommissar Wex große Sorgen, aber plötzlich kommt Bewegung in den vormals abgelegten Fall. Vielleicht erinnern Sie sich, Arnold E. Ott hat seit Ende der 1950er Jahre die Krimi-Fans von Radio Bremen mit seinen Geschichten versorgt. Eigentlich hieß dieser Vielschreiber Wilfried Otterstedt. Zwischen 1959 und 1994 verfasste er knapp 60 Hörspielkrimis für mehrere Sender, allein 40 davon für Radio Bremen. Wir bringen heute einen Ott von 1964. Er hat den schönen Titel Treffpunkt Rosenstraße 9. Ja, und den Kommissar, den spielt ein uns gut bekannter Radio Bremen-Krimi-Veteran. Kommissar Wex, schicken Sie mir doch mal das Tonband mit den Vernehmungen von Heckmann und Nadinski in mein Zimmer, ja? Wir hören hier wieder mal Gerlach Fiedler. Aber wer hatte geschossen? Gerlach Fiedler war ein gefragter Hörspieldarsteller. Sein erster Radio Bremen-Eintrag stammt von 1955. Doch schon Ende der 30er Jahre bekam er als 13-Jähriger eine Nebenrolle in dem Kinofilm Schatten über St. Pauli. Nach dem Krieg wurde Fiedler zunächst Moderator und Hörfunkregisseur des Nordwestdeutschen Rundfunks. In den 60ern entwickelte er im NDR Sendungen wie Abend für junge Hörer, die den damals Jugendlichen ein Forum boten. Parallel dazu kleine Fernsehrollen. Haben Sie bemerkt, einer von den beiden Kriminalisten hat eben das Abteil verlassen. Das ist ja fast wie ein schlechter Tim Fräser hier, nicht? 1966 rollte der Interkontinental-Express durchs westdeutsche Schwarz-Weiß-Fernsehen, eine Vorabendserie des NDR. Und wie so oft waren Kriminelle unter den Passagieren, in jeder Folge andere Figuren, denn schließlich wechseln Zuggäste ja dauernd. Einer davon war eben Gerlach Fiedler. Und dessen Bemerkung, das ist ja fast wie ein schlechter Tim Fraser hier, nicht, bezog sich auf eine andere damals beliebte Krimiserie im Ersten. Fiedler bekam in dieser Zeit viele Gastrollen, etwa in Gestatten, mein Name ist Cox mit Günter Fitzmann oder Gertrud Stranitzky mit Inge Meisel. Aber zuallererst blieb er ein gefragter Hörspieldarsteller. Die drei Fragezeichen-Fans kennen ihn sicher als Mr. Claudius aus dem Super-Papagei-Abenteuer. Hier ist er, 1979. Hallo, kommt mal rein, da seid ihr. Endlich. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Danke, Mr. Claudius. Aber bitteschön, setzt euch doch. Ja, bitteschön. Ja, bitteschön. Für so kleine Füllsätze war Gerlach Fiedler bekannt. Vielfach wirkte er in den kommerziellen Kinderproduktionen des Labels Europa mit. Und sollten Sie Fiedlers seltsamste Rolle dort erleben wollen, dann hören Sie bitte, bitte dringend die TKKG-Folge 83 mit dem Titel »Hilfe, Gabi in Gefahr«. Ich sag nichts, nur der Hinweis. In unserem Hörspiel Treffpunkt Rosenstraße 9 spricht Fiedler aber ganz straight, wie so oft, wenn er die Kommissarfigur in einem Krimi nach Arnold E. Ott spielte. Und noch ein Radio Bremen-Krimi-Oldie-Dauergast ist dabei und der wartet hier schon am Telefon. Achtung! Ja? Ja, natürlich, das ist er, der Einzigartige. Es kann kein anderer sein. Ich habe beim ersten Hören wirklich laut gelacht. Wie kann man so lustig ans Telefon gehen? Hier nochmal. Ja? Ich schmeiß mich weg. Er ist der Super-Hörspielstar aus Bremen, den wir hier schon oft gefeiert haben. Ich meine natürlich, ach wissen Sie was, ich sage es Ihnen nach dem Hörspiel. Ja? Ja, versprochen. Und auch alles über die anderen Rollen. Los geht's, ein 60 Jahre alter Krimi, 37 Minuten lang und der Regisseur, Günther Siebert, der sagt ihn jetzt höchstpersönlich an. Gute Unterhaltung. Treffpunkt Rosenstraße 9. Guten Abend. Mein Name ist Bastian. Ja, bitte? Sie sind Frau Heckmann. Hier ist doch Rosenstraße 9. Ja. Sehr erfreut. Sie erlauben doch. Ich weiß wirklich nicht. Bastian? Nein, Sie kennen mich nicht. Oh, was ein hübsches Wohnzimmer haben Sie hier. Ach, Moment mal, das ist doch... Ja, natürlich. Montmartre. Sie haben das Bild sicher in Paris gekauft, nicht wahr? Von irgendeinem dieser unzähligen Maler, die man auf jeder Straße trifft, habe ich recht? Ja, schon, oh, aber... Es ist ein sehr begabtes Bild, interessante Technik. Wissen Sie, ich verstehe ein bisschen davon. Vielleicht ist Ihr junger Maler eines Tages ein weltberühmter Mann. Vielleicht ist dieses Bild ein Vermögen wert eines Tages. Ach so, Sie sind von der Versicherung, Herr... Bastian. Aber ich sagte Ihnen ja schon am Telefon, ich möchte wirklich keine Versicherung... Na, Mensch, vielleicht haben Sie trotzdem ein paar Minuten Zeit für mich, Frau Heckmann, da ich einmal hier bin. Wenn es Ihnen recht ist, setzen wir uns doch. Danke. Rauchen Sie? Nein? Darf ich? Bitte. Ich finde es ja sehr nett, dass Sie extra zu mir herauskommen. Aber leider ist es ganz zwecklos, Herr Bastian. Sie müssen wissen, ich bin ganz allein. Und außerdem... Ach, Sie sind allein. Ich denke, Sie sind verheiratet. Ich war es. Oh, Verzeihung. Ihr Mann ist... Wir sind geschieden seit 5 Jahren. Ah, tatsächlich? Seit 5 Jahren? Ach, warten Sie mal. Heckmann? Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Vor 5 Jahren, da war doch dieser große Prozess damals. War das nicht ungefähr vor 5 Jahren? Sie wissen davon? Natürlich. Ja, ich erinnere mich jetzt genau. Stand auch in allen Zeitungen. Man las sehr viel darüber, mit allen möglichen Einzelheiten. Ihr geschiedener Mann, wurde er nicht zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt? Wegen eines Bankraubs? Ja, und da war doch noch ein anderer dabei. Wie hieß der noch? Klaus Nadinski. Ja, richtig, Nadinski, ich erinnere mich. Bekam der nicht auch 5 Jahre Zuchthaus? Damals, vor 5 Jahren? Verzeihung, Herr Bastian. Ach, natürlich, das ist ein unerfreuliches Thema für Sie. Muss nicht leicht für Sie gewesen sein. Man sprach damals sehr viel über die Sache. Ich erinnere mich, dass bei dem Banküberfall sogar ein Kassierer erschossen wurde. Oder irre ich mich? Sie haben ein gutes Gedächtnis. Na ja, das habe ich. Ich weiß auch noch, wie viel Geld den beiden in die Hände fiel. 250.000 Mark, eine 250.000. Was ist eigentlich aus dem Geld geworden? Wissen Sie es? Nein. Eine bittere Enttäuschung muss das für Sie gewesen sein. Eine junge Frau wie Sie? Waren Sie schon lange verheiratet? Ein Jahr. Ein Jahr. Schrecklich. Dann plötzlich entdecken zu müssen, dass der eigene Mann ein Verbrecher ist, ein Bankräuber, vielleicht ein Mörder. Wie können Sie so etwas zu mir sagen? Oh, Verzeihung. Harry taugt nicht viel, das weiß ich jetzt leider. Ich habe nichts mehr mit ihm zu tun. Aber er ist nicht als Mörder verurteilt worden, das nicht. Nein, ich weiß. Haben Sie danach noch mit ihm gesprochen? Ich habe ihn noch ein einziges Mal gesehen. Aha, Sie würden also, wenn er jetzt entlassen würde... Ich habe nichts mehr mit ihm zu tun. Natürlich, Sie sind ja geschieden. War wirklich nicht böse gemeint, Frau Heckmann. Hoffentlich nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich Sie... Ja, bitte lassen Sie sich durch mich nicht stören. Ja? Ich verstehe nicht, warum. Nein, im Augenblick nicht. Wie du meinst. Verstanden. Sagen Sie, war das etwa... Ich habe noch zu tun, Herr Bastian. Und ich habe Ihnen ja gleich gesagt, ich brauche keine Versicherung. Sie haben genug von mir, nicht wahr? Naja, das kann ich verstehen. Aber nur noch eins, ich schreibe Ihnen meine Telefonnummer auf. Nein, bitte widersprechen Sie nicht gleich. Wenn jemand so allein ist wie Sie, dann... Vielleicht brauchen Sie mal eine Telefonnummer, wer weiß. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Aber verstehen Sie doch, ich... Sagen Sie, wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, dass ich Versicherungsvertreter bin? Sehe ich wirklich so aus, ja? Das hätte ich nicht von mir gedacht. Was? Naja, also vielleicht schaue ich mal wieder herein. Aber Sie können mich ja auch anrufen, wenn Sie einen guten Freund nötig haben sollten. Der Zettel liegt auf dem Tisch. Guten Abend, Frau Heckmann. Hallo, Harry. Ja, Klaus. Na, wartest du schon lange? Nee, bin gerade gekommen. Wo hast du denn den neuen Wagen her? Nicht schlecht. Nee, mein Junge. Nicht, was du denkst. Ehrlich gekauft. Du hast das Geld schon? Mensch, das ist ja... Auf Wechsel gekauft. Bis morgen wirst du ja wohl noch Zeit haben, was? Ich dachte, du wärst schon bei Katja gewesen. Ja, so schnell geht das noch auch wieder nicht. Ich hab sie angerufen. Hör mal, wenn sie Schwierigkeiten macht... Ach, was Unsinn. War nicht allein, das alles. Ich sehe sie morgen. Wär bloß nicht ungeduldig. Ich hab schon 5 Jahre Geduld gehabt, Harry. Das reicht mir. Ja, mir auch. Meinst du, mir geht's nicht genauso wie dir? Hat sie dir gesagt, wo das Geld ist? Ich hab doch gesagt, sie war nicht allein. Naja, verstehe. Glaubst du, das geht in Ordnung? Ja, klar geht das in Ordnung. Warum denn nicht? Ich weiß nicht, Harry. Wenn mir einer eine 250.000 so ein Aufbewahren gibt, für 5 Jahre, ich könnte nicht für mich garantieren. Du etwa? Da gibt's vielleicht überhaupt keine Garantie. Doch, mein Junge, da gibt's eine. Die Angst. Verstehst du? Die Angst. Was redst du überhaupt für einen Blödsinn? Katja ist zuverlässig, schließlich ist sie meine Frau. War deine Frau. Ach so, du meinst die Scheidung. Sag mal, kapierst du das immer noch nicht? Die glauben jetzt alle, Katja hat Schluss gemacht mit Harry Heckmann. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass ausgerechnet Katja das Geld hat. Auf den Trick sollen sie erst mal kommen. Das ist 5 Jahre her. Eine lange Zeit. Ja, die 5 Jahre sind vorbei, erledigt. Na schön. Nehmen wir an, sie ist deine Frau. Sie ist aber nicht meine Frau. Ja, wieso? Was Moment. Da sind 250 Mille. Das ist eine klare Rechnung. Geteilt durch 2 macht 125 Mille. Und die gehören mir. Ich habe noch keinen Pfennig, aber die gehören mir. Aber was soll denn das? Ich will keine Rechenfehler, weiter nichts. Sonst gibt's Ärger. Weiter will ich nichts. Aber bist du verrückt? Ich will nicht, dass einer auf die Idee kommt, die Hälfte wäre vielleicht zu wenig für ihn, verstehst du? Ich denke, das ist klar. Ich bin kein Anfänger. Du reg dich mal bloß nicht so auf. Du kriegst dein Geld. Kennst du das neue Museum? Am Stadtpark? Ja. Links vom Museum geht eine kleine Straße rein, zum Pavillon. Aha. Um 9 bin ich morgen Abend bei Katja. Und um 10 bin ich genau zwischen Museum und Pavillon mit dem Wagen. Da holst du dir dein Geld ab. Und dann haben wir uns das letzte Mal gesehen. Ich hau hier sowieso ab. Aber vorsichtig. Die sind in uns her wegen dem Geld. Wenn du glaubst, du hast es geschafft, dann legen sie dir die Schlinge um den Hals. Vergiss das nicht. Irgendwie habe ich dich satt, verstehst du? Ja, danke, gleichfalls. Sonst noch was? Also, morgen Abend um 10. Übrigens, ich wohne jetzt erstmal bei Ewald. Weißt schon, der hat noch 3 Monate abzumachen. Hat mir den Wohnungsschlüssel gegeben. Gibt sogar Telefon, aber ruf mich besser nicht an. Also dann. Ich bin Helmut Küpper. Der Kassierer, der damals bei dem Bankraub erschossen worden ist, war mein Bruder, Herr Kommissar. Was kann ich für Sie tun? Ich war damals für meine Firma in Hongkong und konnte nicht herkommen. Seit 8 Jahren bin ich jetzt das erste Mal wieder in Europa. Mhm. Ja, so ist das eben, wenn man sich erst mal an die Luft da draußen gewöhnt hat. Ja, ich verstehe. Nun, ich erfuhr einiges aus den Zeitungen, die mir von Bekannten geschickt wurden. Das ergab für mich allerdings kein ganz klares Bild. Es war Mord, kein Zweifel. Die Täter wurden gefasst, aber niemand wurde für den Mord bestraft. Ein Mord ohne Mörder. Ein Menschenleben wird kaltblütig vernichtet und der Mörder wird nicht verurteilt. Man fasst sich an den Kopf, man begreift das nicht. Ich war empört und ich fasste einen Entschluss, nämlich der Sache auf den Grund zu gehen. Der Mörder meines Bruders muss bestraft werden. Vorgestern bin ich hier angekommen. Heckmann und Nadinski wurden wegen Raubes zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Die 5 Jahre sind jetzt vorüber. Die beiden sind gestern aus dem Zuchthaus entlassen worden, Herr Küpper. Ja, das ist mir bekannt. Ich war gestern bei Frau Heckmann. Allerdings unter anderem Namen, ich nannte mich Bastian. Frau Heckmann hielt mich für einen Versicherungsvertreter. Ach, und Sie erfuhren von ihr, dass Ihr Mann... Das war reiner Zufall. Es kam ein Telefonanruf, und zwar von Harry. Harry Heckmann? Ja. Also das wundert mich. Ja, sie erzählte mir, dass sie geschieden ist. Der Anruf schien ihr lästig zu sein, weil ich gerade da war. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Jedenfalls sind Nadinski und Heckmann auf freiem Fuß. Sie können gehen, wohin sie wollen, nicht wahr? Und der Mord, Herr Kommissar, der Mord an meinem Bruder. Also so leid es mir tut, Herr Küpper, wenn ich Ihnen einen Rat geben soll, dann halten Sie sich da heraus. Die beiden sind gefährlich. Aber einer von Ihnen ist ein Mörder. Das kann man doch nicht einfach so auf sich beruhen lassen. Wir haben getan, was wir konnten. Ja. Leider haben Sie nichts erreicht. Aber ist es denn überhaupt wahr, dass nur einer von den beiden ein Mörder ist? Sie haben gemeinsam ein Verbrechen begangen. Dabei hat einer meinen Bruder erschossen. Mussten Sie nicht beide wegen Mordes verurteilt werden? Genau das war auch zuerst unsere Meinung. Aber dann behaupteten beide, sie hätten fest vereinbart, kein Blutvergießen. Sie machten darüber genaue Angaben. Wir haben sie immer wieder getrennt vernommen, aber ihre Angaben über diesen Punkt stimmten überein, von Anfang bis Ende. Es sollte auf keinen Fall auf irgendjemanden geschossen werden. Das war ausdrücklich abgesprochen. Die Schusswaffen sollten nur zur Einschüchterung gebraucht werden. Und das hat man Ihnen geglaubt? Wenn das alles gewesen wäre, hätte die Sache vielleicht anders ausgesehen. Es kam aber noch etwas dazu. Das ergab sich aus sämtlichen Zeugenaussagen. Heckmann und Nadinski drangen mit gezogenen Pistolen in den Schalterraum ein. Ihr Bruder sprang von seinem Platz auf und wollte nach nebenan. Daraufhin rief einer der Räuber, stehen bleiben oder ich schieße. Ihr Bruder reagierte nicht darauf. Einer der beiden richtete seine Schusswaffe auf ihn. In diesem Augenblick rief der andere Räuber laut, nicht schießen. Dann fiel sofort der Schuss, der ihren Bruder tötete. Die beiden rafften das vorhandene Geld zusammen und verschwanden und es ging alles blitzschnell. Also hat der Mörder wahrscheinlich gegen den Willen des anderen geschossen. Es sieht wirklich danach aus. Ja. Aber wer hatte geschossen? Sie trugen beide hochgeschlossene, dunkelblaue Trenchcoats und schwarze Strumpfmasken übers ganze Gesicht. Beide sind schlank und ungefähr gleich groß. Aber es muss doch... Ja, die Stimme, meinen Sie nicht? Das dachten wir auch. Wir haben jeden der beiden vor sämtlichen Tatzeugen mindestens 20 Mal rufen lassen, nicht schießen, mit und ohne Masken. Es führte zu nichts. Sie müssen bedenken, dass die Masken auch den Mund bedeckten und dass die Stimmen dadurch verändert und einander ähnlich wurden. Dazu die ganze Situation. Die Zeugen waren durch den Überfall erschreckt. Sie waren sehr aufgeregt. Das Ganze spielte sich ja in etwa 30 Sekunden ab. Da konnte man keine sehr genauen Aussagen erwarten. Wir konnten Nadinski und Heckmann nachweisen, dass sie den Wagen gestohlen hatten, mit dem die Täter nach dem Banküberfall geflüchtet waren. Und daraufhin gaben sie den Raub zu. Sonst war nichts aus ihnen herauszuholen. Ich möchte gerne alle Einzelheiten wissen. Also gut. Kommissar Wex, schicken Sie mir doch mal das Tonband mit den Vernehmungen von Heckmann und Nadinski in mein Zimmer, ja? Ich möchte es nochmal abspielen. Und machen Sie es bitte gleich fertig, ja? Am besten hören Sie sich das alles mal selbst an. Ja. Übrigens gab es da noch einen sehr interessanten Punkt. Zwei der Tatzeugen hatten gesehen, dass einer der Täter schwarze Stiefel und der andere braune Halbschuhe mit dicken Kreppsohlen trug. Und sie hatten beobachtet, dass der Mann mit den braunen Halbschuhen den tödlichen Schuss abgab. Und als wir die beiden genau eine Woche nach der Tat verhafteten, trugen sie leider beide schwarze Halbschuhe. Wir machten sofort bei beiden Haussuchung, aber wir fanden weder braune Halbschuhe noch schwarze Stiefel. Auch die Masken und die Schusswaffen waren verschwunden, alles wie vom Erdboden verschluckt. Sie werden die Sachen versteckt haben? Ja, vielleicht zusammen mit dem Geld. Angeblich hatten sie das verbrannt aus Angst, als sie ihren Steckbrief in den Zeitungen sahen. Niemand hat ihnen das natürlich geglaubt. Wir haben monatelang nach dem Versteck gesucht. Nadinski hat Schuhgröße 44, Heckmann hat 42. Wir mussten also die Schuhe finden, die braunen Halbschuhe mit der Kreppsohle. War es Größe 44, dann war Nadinski der Mörder, Größe 42 hätte Heckmanns Täterschaft bewiesen. Zuletzt waren die Schuhe für uns fast eine Art von Albtraum. Wir setzten Polizeihunde ein, Suchgeräte und Hunderte von Polizeibeamten, aber es blieb leider alles ergebnislos. Wir fanden auch keinen Zeugen, der uns weiterhelfen konnte. Wissen Sie, was für Schuhe Ihr Nachbar trägt? Und die Familienangehörigen, die verweigerten die Aussage. Es war einfach nichts zu machen. Herein. Das Gerät, Herr Kommissar. Stellen Sie es hierher. Dankeschön. Ich kann Ihnen nicht alles vorspielen, sonst sind wir morgen früh noch hier, aber ich gebe ihm eine Kostprobe. Geben Sie mir eine klare Antwort, Nadinski. Haben Sie zusammen mit Harry Heckmann den Raubüberfall auf die Filiale der Industriebank ausgeführt? Sie haben mir gehört, dass Heckmann das zugibt. Er muss es ja wissen. Ich will wissen, ob Sie das jetzt auch zugeben. Wollen wir nochmal von vorne? Ja, ich war dabei. Wer hat den Kassierer erschossen? Ich frage Sie, Nadinski, wer den Kassierer erschossen hat. Da können Sie lange fragen. Hatten Sie bei dem Überfall eine Pistole in der Hand? Wir hatten jeder eine. Also, wer hat geschossen? Wir haben abgemacht, dass nicht geschossen wird. Nicht auf Menschen, verstehen Sie? Sowas kommt für mich nicht in Frage. Aber es hat einer geschossen. Wer war das? Ich sag dazu nichts. Auf Mord steht Zuchthaus, Nadinski. Lebenslänglich. Wer hat geschossen? Was ist, wenn Harry Heckmann sagt, dass Sie es waren? Soll das heißen, dass er das gesagt hat? Ich werde Ihnen sagen, wer von Ihnen zuerst reden wird. Keiner. Doch. Der es nicht gewesen ist, der wird reden. Der Mörder schweigt zu seinem eigenen Vorteil. Vielleicht sind Sie alle beide reif für lebenslänglich. Das brauche ich Ihnen ja nicht weiter zu erklären. Und für den, der nicht geschossen hat, Nadinski, für den gibt es vielleicht eine Chance. Und diese einzige Chance ist, die Wahrheit zu sagen. Überlegen Sie sich genau, was Sie tun. Wollen Sie schweigen oder wollen Sie die Wahrheit sagen? Da gibt's nichts zu überlegen. Vielleicht ist Ihr Partner anderer Meinung. Was dann? Das können wir ja erstmal abwarten. So, das war der Nadinski. Und jetzt hören Sie sich den Heckmann mal an, Herr Küpper. Ich sage nichts, Herr Kommissar. Es gibt zwei Möglichkeiten, Heckmann. Entweder sind Sie der Mörder, dann kann ich sehr gut verstehen, dass Sie nichts sagen wollen. Oder Sie wollen Nadinski decken. Was ist der Grund? Ich verweigere die Aussage. Schön, das können Sie. Sie haben das Recht dazu. Kann ich auch eine haben? Nehmen Sie. Danke. Wissen Sie, Heckmann, ein Gedanke geht mir nicht aus dem Kopf. Danke. Einer von Ihnen ist ein Mörder, das steht fest. Es steht auch fest, dass der andere sich an einem Raub beteiligt hat. Aber man kommt nicht daran vorbei, dass einer von Ihnen mindestens einen Rest von Anständigkeit im Leibe hat. Einer wollte nicht, dass geschossen wurde. Er hat sogar noch versucht, das zu verhindern. Und dieser eine, der schweigt jetzt, genauso wie der Mörder. Wie kommt das? Tja, das weiß ich auch nicht. Schweigt er etwa aus Anständigkeit, Heckmann? Glaubt er vielleicht, es wäre unanständig, den anderen zu verraten? Hält das für eine Art von Ehrensache, den Mund zu halten? Was sagen Sie dazu? Ich? Ha? Was soll ich dazu sagen? Sie sehen mal, die Sache ist doch so. Sie haben abgemacht, es soll nicht auf Menschen geschossen werden. Ja, stimmt, genau. Na also, aber einer hat sein Versprechen gebrochen. War das kein Verrat? Muss man den noch schützen? Nein, warten Sie, hören Sie erst mal zu. Da ist doch noch ein Dritter im Spiel, ein toter Heckmann. Sein Name ist Robert Küpper, Kassierer bei der Industriebank, Vater von zwei Kindern. Gisela ist 8 und Harald ist 5. Ihr Vater war 39 Jahre alt. Jetzt müssen Sie ohne Ihren Vater aufwachsen. Ihre Mutter kann sehen, wie sie allein durchkommt. Jemand hat den Vater von Gisela und Harald ermordet. Ein gewissenloser Verbrecher. Für wen wollen Sie sich entscheiden, Heckmann? Für den Kassierer Robert Küpper? Oder für den Verbrecher, der ihn ermordet hat? Haben Sie noch einen Rest von Anständigkeit? Ein Rest von dem, was man Gewissen nennt. Sagen Sie es mir. Ich kann keinen Toten wieder lebendig machen. Er ist tot. Da kann ich sagen, was ich will. Und so weiter, immer dasselbe. Wir haben uns 3-4 Monate Zeit gelassen, Herr Küpper. Immer wieder dasselbe. Vernehmung, Gegenüberstellung, neue Vernehmung, neue Gegenüberstellung, Vernehmung am Tatort, Gegenüberstellung am Tatort. Alles ergebnislos. Das Geld wurde nicht gefunden, die braunen Halbschuhe blieben unsichtbar. Dann die Gerichtsverhandlung. Sie dauerte 2 Wochen, Tag für Tag. Keiner der beiden konnte wegen Mordes verurteilt werden, nur wegen Raubes. Jeder zu 5 Jahren Zuchthaus. Und seitdem? Seitdem nichts. Bis auf das Geld. Das Geld? Ich sage Ihnen das streng vertraulich, Herr Küpper. Das Geld ist wieder da. Was? Das ist ja... Das kam irgendwo her. Sozusagen aus dem Dunkel von einem Unbekannten. Anonym. Ohne irgendeinen Hinweis, das erfuhren wir von der Bank. Und die Bank ließ sich von uns die Zusage geben, die Sache vertraulich zu behandeln. Man erklärte uns, das hätte sich der Unbekannte ausbedungen. Und wir haben das respektiert. Es war ungefähr 4 Wochen nach der Gerichtsverhandlung. Immerhin, das Geld war wieder da und mehr erfuhren wir nicht. Ah ja, richtig, es fehlten 10.000 Mark. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist der Fall also für Sie erledigt? Naja, also wir haben noch 2 Jahre lang nach dem Versteck gesucht, nach den braunen Halbschuhen. Dann haben wir die Akten Heckmann-Nadinski weggelegt. Es gab neue Fälle und wir hatten genug anderes zu tun und irgendwann muss man sich schließlich zufrieden geben, nicht? Ein Mörder läuft frei herum und Sie geben sich zufrieden? Naja, also vielleicht, dass man Zufall, nicht? Bedauere, Herr Kommissar. Ich kann mich damit nicht zufrieden geben. Tut mir leid, Herr Küpper. Guten Abend, Frau Heckmann. Störe ich? Was wollen Sie von mir? Ich nehme keine Versicherung, bestimmt nicht. Es handelt sich nicht um eine Versicherung. Bastian heißen Sie doch nicht. Sie sind doch der Herr, der gestern schon mal... Ja, ganz recht. Es handelt sich um einen Mord. Um einen... Also gut, kommen Sie herein. Bitte. Danke. Es betrifft den Mord an meinem Bruder, Frau Heckmann. Ich verstehe nicht, was Sie wollen. Mein Name ist Küpper. Sie sagten aber doch Bastian. Helmut Küpper. Das ist mein richtiger Name. Mein Bruder war Kassierer bei der Industriebank. Also das ist es. Vielleicht können Sie mir sagen, wer es getan hat. Ich? Ich habe nichts damit zu tun. Sie haben mich gestern belogen. Sie sagten mir, Sie hätten zu Ihrem geschiedenen Mann keine Verbindung mehr, aber er hat Sie angerufen, als ich noch hier war. Warum haben Sie gelogen? Das ist meine Sache. Vielleicht interessiert sich die Polizei für den Telefonanruf. Soll es eine Drohung sein? Ja, das ist möglich. Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe? Ich habe genug hinter mir. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich weiß nichts. Mir scheint, mein Besuch ist Ihnen unangenehm, Frau Ja, das ist er auch. Es würde mich nicht wundern, wenn Sie ein paar braune Halbschuhe in Ihrer Wohnung hätten. Mit Kreppsohlen, Herrenhalbschuhe. Darf ich mal nachsehen? Ich werde Ihnen etwas anderes zeigen. Vielleicht sind Sie damit zufrieden. Dann bin ich aber gespannt, Frau Heckmann. Lesen Sie das, bevor Sie weiterreden. Wir bestätigen hiermit 1.000 Mark in Worten Industriebank. Was denn? Sie haben das Geld an die Industriebank zurückgegeben? Sie waren das? Wenn Sie meine Wohnung durchsuchen wollen, bitte. Von mir aus nehmen Sie sich 3 Stunden Zeit dazu. Mir ist es egal, ich habe andere Sorgen. Ah, nein, nein, beruhigen Sie sich doch. Erklären Sie mir bitte, Frau Kurz Heckmann. Bevor die beiden verhaftet wurden, brachten Sie das Geld hierher. Nadinski war dagegen. Zuerst war er sogar wütend, weil er seinen Teil für sich haben wollte. Aber Nadinski wusste kein gutes Versteck. Zu Hause bei seinen Eltern, da konnte er das Geld nicht lassen. Und Harry hatte ein Versteck. Er hat die Geldscheine einfach an den toten Schornstein getan, der bei uns im Schlafzimmer ist. Und er hat alles übertapeziert. Der Schornstein war überhaupt nicht mehr zu sehen. Die Polizei hat ihn auch nicht gefunden. Und ich hatte Angst, wenn Sie das interessiert. Harry hatte alles mit mir besprochen. Ich sollte mich scheiden lassen, wenn Sie ihn verurteilen würden. Nur zum Schein, verstehen Sie? Um das Geld in Sicherheit zu bringen. Ich sollte es für ihn aufbewahren. Ich habe mich scheiden lassen. Aber nicht zum Schein. Ich wollte es so. Ich bin keine Diebin. Ich will nichts mit Raub und Mord zu tun haben. Und deshalb habe ich das Geld zurückgegeben, als Sie verurteilt waren. Unter der Bedingung, dass niemand meinen Namen erfährt. Angst, nicht wahr? Harry hat gestern angerufen. Es ist wahr, Sie sind wieder frei. Er hat sich nach dem Geld erkundigt. Er weiß doch von nichts. Und was haben Sie ihm gesagt? Ich? Ich war noch dabei. Was soll ich ihm sagen? Nichts. Ich kann ihm doch nicht sagen, dass das Geld nicht mehr da ist. Wissen Sie, was er dann tut? Er hat gesagt, er kommt heute Abend um 9 und holt das Geld ab. Heute Abend um 9? Was? Das ist in 2 Stunden. Warum haben Sie sich darauf eingelassen? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und was soll jetzt geschehen? Ich habe darüber nachgedacht. Die ganze Nacht habe ich überlegt. Es gibt keinen anderen Weg. Ich muss es ihm sagen. Heute Abend. Es gibt keine andere Möglichkeit. Aber Sie sagten doch eben selbst, dass... Ja, ich habe Angst. Ich muss versuchen, ihm alles zu erklären. Warum ich es zurückgegeben habe. Eben alles. Und Nadinski? Kommt er mit? Nein, er will allein kommen. Er trifft Nadinski später, hat er gesagt. 5 Jahre lang haben Sie immer nur an das Geld gedacht, Ihr Mann und Nadinski. 5 Jahre Zuchthaus, immer mit dem Gedanken an das Geld. Nein, Sie dürfen auf keinen Fall mit Ihrem Mann sprechen. Und was meinen Sie? Ich werde mit den beiden sprechen. Sie? Ist Nadinski telefonisch zu erreichen? Ja, ich glaube, er wohnt bei seinen Eltern. Sie haben eine kleine Wäscherei. Geben Sie mir das Telefonbuch, bitte. Moment, bitte. Bitte. Danke. Hier. Nadinski hier, das muss er sein. Ich möchte Herrn Nadinski Junior sprechen. Klaus Nadinski. Mit dem sprechen Sie. Ich soll Ihnen was bestellen. Wer ist denn da? Harry lässt Ihnen sagen, Sie sollen heute Abend um 8 bei seiner Frau sein. In Katjas Wohnung? Ja, Rosenstraße 9. Ich denke, wir treffen uns um 10. Das hat sich geändert. Um 8. Na schön. Also um 8. Was haben Sie vor? Haben Sie jemanden, zu dem Sie heute Abend gehen können? Sie wollen das wirklich für mich tun? Nein, für mich. Sie dürfen auf keinen Fall hier sein. Gut, dann werde ich weggehen. Ich kann bei einer Kollegin übernachten. Sind Sie da telefonisch erreichbar? Ja. Geben Sie mir die Telefonnummer. Hier, schreiben Sie sie auf. Sie hören dann von mir. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Es ist schon 7:00. Ja? Harry? Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht anrufen. Was gibt's denn? Das will ich ja gerade von dir wissen. Zuerst sagst du, wir treffen uns um 10 und jetzt soll ich um 8 bei Katja sein. Was soll das? Du bist mal besoffen, was? Ich bestimmt nicht. Wer hat denn eben bei mir angerufen und mir das bestellt? Um 8 bei Katja, hat er gesagt. Wer? Hat sich nicht weiter vorgestellt. Verdammter Blödsinn. Ja, ich hab keine Ahnung. Du, die Sache gefällt mir nicht. Ich mach dir einen Vorschlag. Wir treffen uns sofort in Charlies Kneipe. Ja, gut. Bis gleich. Guten Abend. Ist Frau Heckmann nicht da? Kommen Sie herein. Ich wollte zu Frau Heckmann. Ja, setzen Sie sich da. Na, schnell von mir aus. Zigarette, Herr Nadinski? Ich heiße Bastian. Danke. Was machen Sie hier, Herr Bastian? Ich habe auf Sie gewartet. Ah, jetzt bin ich da. Ich habe Ihre Stimme schon mal gehört. Heute Abend, stimmt's? Ja, stimmt. Sie sind ja gut. Polizei? Nein. Also? Ich kenne Sie bis jetzt eigentlich nur aus der Zeitung, Herr Nadinski. Allerhand. Haben Sie sich den Zeitungsausschnitt so lange aufbewahrt? Ja. Das ist lange her. Trotzdem, ich muss mit Ihnen reden. Wahrscheinlich wollen Sie mir wieder was von Harry bestellen. Hm? Das war nur ein Vorwand. Ach nee. Ich nehme an, Sie wollen Ihr Geld haben, Herr Nadinski. Und was nehmen Sie sonst noch an, Herr Bastian oder wer Sie sonst sein mögen? Heckmann hat das Geld nicht. Na, Sie machen mir Spaß. Wer hat es denn sonst wohl? Wollen Sie mit mir Versteck spielen? Von was für Geld reden Sie überhaupt? Von 250.000. Ich weiß etwas mehr, als Sie denken. Sie glauben, Frau Heckmann hat das Geld. Also gut, nehmen wir das mal an. Und Sie meinen, Harry gibt Ihnen die Hälfte ab? Ich will wissen, wo Katja ist, verstehen Sie? Ich will das wissen. Haben Sie Angst, Herr Nadinski? Angst? Vor wem denn? Ein Mörder hat immer Angst. Er weiß nie, wie lange es noch gut geht. Jeden Augenblick kann alles zu Ende sein. Ich bin kein Mörder. Wo ist Katja? Frau Heckmann ist nicht da. Sie kommt auch nicht mehr. Was sagen Sie, sie kommt nicht mehr? Was soll das heißen? Nehmen wir mal an, sie hat das Geld an die Bank zurückgegeben. Was würden Sie dazu sagen? Das ist nicht wahr. Was wird hier überhaupt gespielt? Das Geld muss da sein. Augenblick, lassen Sie mich erst mal reden. Eine Viertelmillion ist sehr viel Geld. Es ist genau doppelt so viel wie die Hälfte von einer Viertelmillion. So etwas halbiert man nicht gerne. Harry ist mein Freund. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Harry wird Ihnen das Geld nicht geben. Heute nicht, morgen nicht und überhaupt nicht. Er wird Ihnen sagen, dass er das Geld nicht hat. Und dann braucht er nur noch die Polizei anzurufen. Sie, wenn Sie jetzt nicht sofort aufhören... Moment, ich bin noch nicht fertig. Wenn Sie der Mörder sind, Nadinski, dann ist das Ganze für Ihren Freund Harry ein Kinderspiel. Wenn nicht, macht es auch nicht viel mehr Arbeit. Dann braucht er sich nämlich nur ein paar gebrauchte braune Halbschuhe zu besorgen, Größe 44. Die vertauscht er dann mit einem paar Halbschuhe, das nur Größe 42 hat. Jeweils mit dicken Krebssohlen. Ja, und nun muss er nur noch dafür sorgen, dass die Polizei endlich ein ganz bestimmtes Versteck findet. 44 ist doch Ihre Größe, nicht wahr? Sie, gemeiner Hund. Wer hat Ihnen das erzählt? Ja, sowas kann er mit mir nicht machen. Aber das ist doch gelogen. Sie lügen ja. Dann sind Sie geliefert. Und Ihr Freund Harry kann die Viertelmillion alleine behalten, falls sie noch da sein sollte. Sie, Nadinski, Sie können dann lebenslänglich darüber nachdenken, wer ein gemeiner Hund ist, in einer Zuchthauszelle. Aber vielleicht ist das Geld ja wirklich nicht mehr da. Vielleicht kann Frau Heckmann Ihnen sogar den Beweis liefern, dass Ihr Freund Harry Ihnen keinen Pfennig mehr geben kann. Sie glauben, Sie können mich reinlegen, was? Was sagen Sie zu dieser Quittung? Glauben Sie, dass er echt ist? Nicht schlecht. Wissen Sie was? Zufällig habe ich noch jemanden mitgebracht. Der interessiert sich bestimmt dafür. Der versteht sogar was von Urkundenfälschung. Da werden Sie Augen machen. Moment mal. Halt, warten Sie doch! Harry! Ist was los? Komm mal her. Kennst du den? Was geht denn hier vor? Er hat gesagt, du willst das Geld allein behalten. Und dann hat er gesagt, das Geld ist überhaupt nicht mehr da. Er sagt, er heißt Bastian. Weißt du, wer das ist? Wo ist Katja? Ihre Frau ist nicht da. Sie kommt überhaupt nicht mehr, hat er gesagt. Hier, sieh dir das an, Harry. Da. Ich muss mit Ihnen sprechen, Herr Heckmann. Es ist so, Ihre Frau... Schweigen Sie! Eine Viertelmillion. Zurückgegeben. Das ganze Geld. Katja! Das ist zwecklos. Sie ist nicht da. Und sie kommt auch nicht mehr. Ob du den kennst, will ich wissen. Nein! Aber er soll mich kennenlernen. Geben Sie mir einen Ausweis. Los! Und keine Dummheiten. Sonst knallt's. Bastian heißen Sie? Hier, bitte. Vielleicht kommt Ihnen mein richtiger Name bekannt vor. Kipper. Helmut Kipper. Genau wie der Kassierer damals. Er war mein Bruder. Ach, ein Schwindler ist das. Ein ganz raffinierter. Hätte nie gedacht, dass so einer sich an Katja ranmachen kann. Aber natürlich. Sie haben ja 5 Jahre Zeit gehabt. Und Katja ist eine gute Partie. Eine Viertelmillion ist eine schöne Mitgift. Fein ausgedacht haben Sie sich das. Aber Sie haben doch selbst gesehen, die Quittung... Hören Sie auf mit Ihrer Quittung! Kein Mensch auf der Welt gibt eine Viertelmillion freiwillig zurück. Haben Sie wirklich gedacht, dass das einer glaubt? Aber Sie sind... Schluss damit! Wo habt ihr das Geld? Wir haben 5 Jahre gewartet, verstanden? Jetzt warten wir genau noch 10 Sekunden. Der Mensch hat ein Gewissen, Heckmann. Ihre Frau hat das Geld zurückgegeben. Gewissen? Was ist denn das? Wenn euch vor Angst die Knie schlottern, dann fangt ihr an, von Gewissen und so zu quasseln. Was seid ihr denn? Verbrecher seid ihr alle! Aber anständig, was? Waffenschieber und so, die Geld wie Heu machen, das sind anständige Leute, wenn sie erstmal reich genug sind. Wir haben uns auch bloß unser Stück vom Kuchen abgeschnitten, das ist alles. Gewissen. Keiner von euch gibt eine Viertelmillion zurück. Keiner! Wer hat meinen Bruder erschossen? Sind Sie der Mörder, Nadinski? Sie haben noch 3 Sekunden, Küpper. Wollen Sie es wissen? Ich war's. Aber Ihr Bruder hat selber Schuld. Warum hat er sich da eingemischt? So. Jetzt wissen Sie genau Bescheid. Und jetzt sind Sie dran, wenn Sie nicht sofort den Mund aufmachen. Wo ist das Geld? Das Geld, Küpper. Ich will mein Geld jetzt sofort. Es ist Ihre letzte Chance. In dieser Sekunde. Ich kenne keine Rücksicht, das wissen Sie. Dein Bruder? Und jetzt du. Sag es. Oder du bist ein toter Mann. Wo ist das Geld? Mörder. Dann fahr ab! Nicht schießen, Hein! Nein! Rufen Sie die Polizei an. Ja, machen Sie schon. Kommissar Wex, Kriminalpolizei. Ja, hier Küpper, Rosenstraße 9. Bitte kommen Sie. Heckmann ist verletzt. Wenn Nadinski nicht geschossen hätte... Diesmal war er schneller als der Mörder. Wir kommen. Sie hörten Treffpunkt Rosenstraße 9 von Arnold E. Ott. Es sprachen Kommissar Wex, Gerlach Fiedler, Katja Heckmann, Eva Maria Bauer, Helmut Küpper alias Herr Bastian, Hans Krull, Klaus Nadinski, Werner Bruns und Harry Heckmann, Herbert Steinmetz. Die Technik hatten Sabine Rutzen und Werner Stemmer, die Regieassistent Theo Staats, die Regie Günther Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 11. Juni 1964 um 20.30 Uhr im neuen Funksaal von Radio Bremen. Ja, und nun würde ich Ihnen diese Namen genau aufdröseln, aber erst klingelt nochmal das Telefon, bitte. Ja? Ich liebe diesen Ausschnitt. Schon die Pause, bevor er ja sagt, die killt mich. Das ist natürlich der unvergleichliche Herbert Steinmetz, ein Radio Bremen Superstar, der in unerhört vielen Krimis des Nordens dabei war. Zu ihm komme ich gleich. Zunächst muss ich aber über die einzige Frau im Stück schwärmen. Ich bin keine Diebin. Ich will nichts mit Raub und Mord zu tun haben. Als Katja Heckmann war die Schauspielerin Eva Maria Bauer besetzt. In meinen Ohren ist Bauer hier so gut und pur, so verwundbar in ihrer Darstellung, dass ich bei der Recherche kaum glauben konnte, dass sie so selten in Funkhörspielen dabei war. Hier ist sie, 1959. Er war groß und hager, ging leicht gebeugt und hatte lange blonde gewellte Haare. Wie alt, schätzen Sie? Das kann ich schlecht sagen. Das war ein kurzer Ausschnitt aus Eva Maria Bauers erstem Radiokrimi, ein Mini-Auftritt im NDR als Zeugin in einer Folge von Die Jagd nach dem Täter, ganz anders als im Rosenstraße 9 Hörspiel. Mitte der 60er Jahre war sie in einer Handvoll Krimis von Radio Bremen dabei, hier etwa als Gangsterbraut. Was soll der Unsinn, Jim? Ich hab dir schon einmal gesagt, du sollst die Finger von anderen Weibern lassen. Mein Interesse an dieser Amerikanerin ist rein geschäftlich. Du willst sie ausnehmen, Jim? Warum sagst du das nicht gleich? Und mein Anteil, Jim? Darüber reden wir noch. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde diese Wandlungsfähigkeit absolut verblüffend. Umso interessanter ist es, dass ein Großteil des Publikums dieser Generation Eva Maria Bauer ausschließlich in einer Rolle kannte. Schwester Margot, haben Sie den Brief von Direktor Mühlmann bekommen? Das ist sie als Oberschwester Hildegard in der Schwarzwaldklinik. Sie haben den guten Ruf einer ehrbaren Klinik in den Schmutz gezogen. So jemanden wie Sie lässt man nicht weggehen, bevor man nicht dreimal Pfui gesagt hat. Sie sind eine Schande für die ganze Schwesternschaft. Und Sie sind ein aufgeblähter Giftzwerg. Die Schwarzwaldklinik, die ZDF-Serie der 80er Jahre. Eva Maria Bauer war in 52 Folgen dabei. Und diese passgenaue Rolle als strenge Oberschwester begleitete sie lange. Ich habe gestaunt, als ich nachlas, dass Bauer auch kurz darauf in 81 Folgen von Der Landarzt mitspielte. Das habe ich schlicht nicht gewusst. Auch in den 60ern sah man sie schon im Fernsehen. Vorwiegend in Kriminalserien aus dem NDR wie Polizeifunk ruft, Dem Täter auf der Spur und Hamburg Transit. Auch im Edgar Wallace Kinofilm Das Gasthaus an der Themse hatte Eva Maria Bauer eine kleine Rolle. Ich bin Helmut Küpper. Es war Mord, kein Zweifel. Wieder zurück zu unserem Rosenstraße-Hörspiel und zu der Figur des Helmut Küpper. Einer von Ihnen ist ein Mörder, das kann man doch nicht einfach so auf sich beruhen lassen. Dieser Schauspieler heißt Hans Krull und der war im Grunde nie in Radiohörspielen dabei, obwohl seine Stimme meiner Ansicht nach wie dafür gemacht scheint. Es sieht wirklich danach aus. Ja. Mussten Sie nicht beide wegen Mordes verurteilt werden? Hans Krull hält dieses ganze Hörspiel perfekt zusammen, finde ich. Und seine indifferente Figur bringt eine passende Dringlichkeit in dieses Krimi-Rätsel. Krull war Jahrgang 1918 und damit war er 9 Jahre älter als Gerlach Fiedler. Beim Hören könnte man glauben, es sei genau umgekehrt. Keiner der beiden konnte wegen Mordes verurteilt werden, nur wegen Raubes. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist der Fall also für Sie erledigt. Über Hans Krull erfährt man nur wenig. Dieser Krimi ist einer von vieren, an denen er überhaupt mitgewirkt hat. Er war in erster Linie Bühnenschauspieler. Wenn er mal Hörspiel machte, dann für Radio Bremen oder den Sender Freies Berlin. Krull war Berliner. Sie dürfen auf keinen Fall mit Ihrem Mann sprechen. Krulls erste von nur rund 30 Funkaufnahmen bestritt er bereits 1946, ausnahmsweise für Radio Stuttgart, dem Vorläufer des damaligen Süddeutschen Rundfunks. Eine Kriegsheimkehrergeschichte. Ich würde Ihnen etwas davon vorspielen, aber die Aufnahme existiert nicht mehr. Aber inszeniert hat sie damals ein gewisser Alfred Vohrer, ein Rundfunkpionier der Nachkriegszeit. Bekannter wurde Vohrer aber später als Regisseur von Edgar Wallace Kinofilmen. Alfred Vohrer und Hans Krull begegneten sich 1968 wieder bei den Dreharbeiten zu dem Film Im Banne des Unheimlichen. Der eine führte Regie, der andere spielte einen seltsamen Pfarrer. Ja? Harry? Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht anrufen. Ja, und nun zu den Schurken im Rosenstraße-Hörspiel. Zu Herbert, ja, Steinmetz komme ich gleich, versprochen. Vorher aber noch zu dieser Stimme hier. Ich habe Ihre Stimme schon mal gehört. Die Rolle hieß Nadinsky und den Darsteller könnten die regelmäßigen Keinmucks-Hörerinnen und Hörer unter Ihnen schon im Ohr haben. Was wird hier überhaupt gespielt? Das ist Werner Bruns, auch ein Radio Bremen-Schauspieler. Seit 1950 machte er Hörspiele aller Gattungen. Viele der frühen Produktionen, an denen er mitwirkte, sind verloren gegangen. Das ist bei fast allen Aufnahmen der späten 40er und frühen 50er Jahre so, denn Tonbandmaterial war damals knapp. Der älteste erhaltene Krimi mit Werner Bruns stammt von 1956. Wie konnte er mir helfen, wo ich doch schuldig war? Wir wissen, dass Sie diese Sache mit dem Auto nicht allein gedreht haben. Ich war ganz allein. Vor wem haben Sie eigentlich Angst? Hier hat Werner Bruns einen ganz kleinen Part als eingeschüchterter Zeuge neben Hans Pätsch. Bruns Rollen wurden im Laufe der Jahre größer und ich muss jetzt wieder einmal zu einem der ersten Hörspielkrimis kommen, den wir jemals in diesen Podcast gestellt haben. Einer meiner Favoriten, auch von Radio Bremen, auch von Arnold E. Ott, nämlich Poker mit Werner Bruns von 1963. Für Poker müssen Sie entweder einen Haufen Geld oder fingerdicke Nerven haben. Am besten beides. Bluff, das ist die Technik beim Pokern. So cool und lässig. Bruns ist hier ein Zeitungsreporter. Und kurz darauf wird er von einem Pokerspieler, der kein Glück hatte, in seinem Hotelzimmer bedroht. Achtung, Klassiker. Eine 765. Mit Schalldämpfer, gar nicht billig. Sind Sie immer so witzig? Nein, stellen Sie da in die Ecke. Ich wüsste da einen guten Nervenarzt. Lassen Sie den Zimt los, in die Ecke. Wo sind die Schecks? Sehen Sie doch nach. Ich fragte, wo die Schecks sind. Ja, diesen Ausschnitt wiederhole ich hier öfter. Werner Bruns und Gustav Rothe. Der Spruch, lassen Sie den Zimt, ist in meinen Sprachgebrauch übergegangen. Und übrigens hätten wir diesen Podcast fast mal so genannt. Poker steht natürlich nach wie vor in kein Mucks. Dringende Empfehlung, speziell wegen Werner Bruns. Höchste Zeit, dass Sie kommen. Alles in Ordnung? Hätte ich Sie sonst angerufen? Bruns spielte in den 60ern regelmäßig in Fernsehspielen mit. Seine Krimi-Figuren der Schwarz-Weiß-Ära brachten immer etwas Zwielichtiges, Ernüchterndes mit. Hier ist er in Die fünfte Kolonne, mal als Schurke. Wann kann ich hier weg? Wann Sie wollen. Als ich die Fotos gemacht habe, ist ein Mann ins Zimmer gekommen. Hat er Sie gesehen? Ich glaube nicht. Na also. Ist doch aber möglich, dass er was gemerkt hat. Seit wann haben Sie denn schwache Nerven? Na, immerhin habe ich einen umgebracht. In den frühen Fernsehjahren spielte Werner Bruns zunächst in den beliebten Krimiserien des Nordens, in Stahlnetz oder in der Hafenpolizei. Mitte der 60er zog das ZDF nach und Bruns durfte auch mal der Ermittler sein in Das Kriminalmuseum. Guten Tag, Herr Gassel. Bitte, nehmen Sie Platz. Herr Kommissar, damit wir uns gleich richtig verstehen. Den Kommissar können Sie sich schenken, ich bin keiner. 1965. Das Kriminalmuseum war eine Reihe mit wechselnden Ermittlern und wechselnden Schurken. Jede Folge brachte einen neuen Fall, der auf wahren Begebenheiten beruhte. Es war die erste Krimiserie im zweiten. Wir glauben gar nichts, Gassel. Wir halten uns an Tatsachen. Wo waren Sie denn zur Tatzeit? Im Kino. Im Kino. Gassel, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie uns hier eine Kinokarte auf den Tisch legen und dann gute Nacht sagen können. So einfach ist das nicht. Und das hier ist die 20. Folge, mit Dialogen, die im Grunde so klingen wie die Hörspielkrimis dieser Zeit. Bei dem ist irgendwas faul, davon bin ich fast überzeugt. Das Kriminalmuseum schloss nach 41 Folgen. Es war eine Reihe aus der Schmiede des Münchner Produzenten Helmut Ringelmann. Und der verpflichtete Werner Bruns noch lange für seine Nachfolgeserien. Der Kommissar, 11.20 Uhr oder Derrick. Ja? So. Nun aber endlich zu Harry Heckmann, der verbliebenen Figur aus Treffpunkt Rosenstraße 9 und damit zu Hörspieldauergast Herbert Steinmetz. Was redst du überhaupt für einen Blödsinn? Bist du verrückt? Reg dich mal bloß nicht so auf. Ich liebe es, wenn Herbert Steinmetz seine Gangsterstimme auspackt. Ich möchte einen Anwalt haben. Wen? Ich sage nichts. Und vor allem, wenn seine Gangster ins Schwimmen kommen. Stimmt das? Nein, das heißt ja. Ja, manchmal spielte Herbert Steinmetz auch seine Kommissarfiguren mit Gangsterstimme. Wenn Sie uns den Namen des Mörders nicht nennen wollen, wie sollen wir denn je den wahren Täter herausfinden? Dieser Mann ist wirklich ein absoluter Superstar des Radios gewesen. Unzählige Hörspielproduktionen hat er mitgemacht. In nahezu allen Bremer Krimis war er dabei oder in denen des NDR. Immer wieder traf er dort auf Hans Petsch, auf Helmut Peine, Hans Lothar und Ida Ehre, also auf die frühen Radioveteraninnen und Veteranen des Nordens. Oder wie hier auf Herbert A.E. Böhme. Sie behaupten also, mit dieser Mordaffäre nichts zu tun zu haben? Na, nichts. Ich schwöre Sie. Also schön, Herr Gustav, dann darf ich Sie wohl bitten, sich noch etwas bei uns aufzuhalten, bis wir die Sache geklärt haben. Die Jagd nach dem Täter war eine ewige Radiokrimi-Reihe des NDR. 126 Folgen gab es. Ja, wollen Sie damit sagen, dass Sie mich für den Mörder halten? Ich will gar nichts sagen. Aber Sie stehen zumindest in dem begründeten Verdacht der Fahrerflucht, Herr Gustav. Und zwar der Fahrerflucht in einem Wagen, der Ihnen nicht gehört. In diesem Radiokrimi von 1961 war Steinmetz mal wieder der Kommissar und Herbert A.E. Böhme der Verdächtige. Schon in der nächsten Folge konnte es umgekehrt sein. Die Hörspielschauspielerinnen und Schauspieler dieser Radioepoche wussten immer um die mögliche Unwiederholbarkeit ihrer szenischen Darstellung, denn die Technik war noch nicht so weit. Man spielte mit den Kollegen sozusagen unter Live-Bedingungen vom Blatt. Das hört man auch. Der vielgebuchte Ensemblespieler Steinmetz schaffte es in die prominentesten Produktionen der deutschen Radio-Frühzeit. 1949 spielte er in Paul Temple und die Affäre Gregory, einem zehnteiligen Durbridge-Krimi des NWDR, der zum Bedauern der Fans verschollen ist. Und er spielte im berühmtesten Zeitenwende-Hörspiel aus dem NWDR, das noch existiert, Draußen vor der Tür. Das Drama um einen Herrn Beckmann, der den Zweiten Weltkrieg und die Gefangenschaft überlebt hat. Er kehrt heim als gebrochene Seele und es kommt zu einer Art Traumsequenz. Beckmann im Dialog mit dem Mann, den er als Soldat ermordet hat. Und der ist im Hörspiel Herbert Steinmetz. Ich vergesse dich nicht. Das ist schön von dir, Beckmann. Da kann man doch in Ruhe tot sein, wenn wenigstens einer an mich denkt. Wenigstens mein Mörder. Hin und wieder nur. Ja, man merkt es. Hier schlägt Steinmetz einen ganz anderen Ton an. Eine Aufnahme von 1947. Draußen vor der Tür war ein großer Erfolg in den Jahren der Entbehrung, als das Radio das einzige übertragende Unterhaltungsmedium war. Ein paar Jahre später, 1952, spielt Steinmetz wieder eine typische Krimirolle. Einen schmierigen Handlanger, der aufgeflogen ist, in einer weiteren legendären Produktion des NWDR. Ich sollte vor Wallings Haus warten, bis Sie kommen. Und? Und heute Nacht habe ich einen neuen Auftrag bekommen. Und? Ich wollte Miss Caulfield Bescheid sagen und bin hier rausgefahren. Aber hier war keine Miss Caulfield. Das ist die älteste erhaltene, in Deutschland geschriebene Radiokrimiserie, die es gibt, in Hamburg produziert. Gestatten, mein Name ist Cox, von Rolf und Alexandra Becker. Ab jetzt dürfen Sie Cox zu mir sagen. 8 Folgen lang gerät der Hallodri Paul Cox in Bedrängnis und das Publikum sitzt gebannt vorm Radio. Herbert Steinmetz ist wieder mal der tumbe Gangster. Doch kennt er den noch unbekannten Oberschurken? Na, wer ist euer Boss? Weiß nicht. Erzähl keine Märchen. Bestimmt, Herr, ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Wirklich. Lassen Sie es gut sein, Cox. Ich glaube, mehr erfahren wir hier nicht. Na, ich weiß nichts mehr. Ich würde es ja sagen, aber... Ja, hör auf zu jammern. Na ja, ich wollte ja nur... Sagen Sie, kann ich jetzt gehen? Ja, hier hört man den groben Klotz zu einem Trauerkloß zusammenschrumpeln. Steinmetz zusammen mit Karl-Heinz Schroth und Wolfgang Wahlin gestatten, mein Name ist Cox. Nochmal 5 Jahre später, 1957, ist Steinmetz wieder mal der Inspektor. Guten Abend, meine Damen und Herren. Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Mein Name ist Langtry. Ich bin Inspektor bei der französischen Kriminalpolizei. Man hat mich aufgefordert, einen Fall aus meiner Praxis zu erzählen. Ja, als wäre Steinmetz plötzlich jünger geworden. Er spricht diesen Inspektor viel schlanker, hochgestochen. Das geschieht allerdings sehr häufig und vor allen Dingen immer dann in zumeist aufdringlicher Weise, wenn ich mich in angenehmer und angeregter Gesellschaft befinde. Vorausgesetzt das, so lautet der etwas ungelenke Name dieses feinen Radio Bremen-Krimis von 1957. Im selben Jahr spielt Herbert Steinmetz direkt in der ersten Folge von Die Jagd nach dem Täter in Hamburg. Und dieser Kommissar ist wieder ein ganz anderer. Wo waren Sie heute vor 9 Tagen, am 12. Januar? Wie soll ich jetzt wissen, was ich vor 9 Tagen alles gemacht habe? Es war der 12. Januar, ein Sonntag. Da war ich noch im Krankenhaus. Ich hatte mir den Arm gebrochen. Ja, 2 Tage vor Sonntag ist es passiert und ich habe 5 Tage im Krankenhaus gelegen. So, naja, das können wir ja gleich feststellen. Hier traf der Kommissar Herbert Steinmetz auf einen Zeugen aus der Nachbarschaft und das ist der ganz junge Manfred Steffen. Und jetzt machen wir einen großen Sprung. 30 Jahre später stehen sich Steinmetz und Steffen wieder im Hörspielstudio gegenüber, aber in umgekehrten Rollen. Na, da sind Sie ja endlich. Haben Sie angerufen? Ja, ja, ich. Mein Name ist Becker. Ich bin der Nachbar, wissen Sie. Der Nachbar der Toten? Der Erschlagenen, ja. Ich habe sie übrigens auch gefunden. Und wie? Naja, ich kam gerade aus der Kneipe und da sah ich, dass ihre Türenspalt offen stand. Haben Sie irgendwas angerührt? Nein, nein, ich sah ja gleich, dass sie tot war. Und da haben Sie uns angerufen vor 20 Minuten? Ja, so ungefähr. Ja, das sind Herbert Steinmetz und Manfred Steffen 1986, wieder für einen Radio Bremen-Krimi. Dieses oft wiederholte Hörspiel hieß »Die Mutter und der Kommissar«. Es wurde Herbert Steinmetz letzter Krimi. Er starb im gleichen Jahr. Neben den vielen Rundfunkproduktionen war Steinmetz übrigens auch im Fernsehen dauerverpflichtet. Dort stieg er erst in den späten 60er Jahren so richtig ein. Mit Gastrollen in Der Kommissar, im Tatort, Kommissariat 9 oder Sonderdezernat K1. In Rainer Werner Fassbinders Effi Briest und Berlin Alexanderplatz war er zu sehen. Und in den ersten 50 Folgen der Lindenstraße. Das Hörspiel Treffpunkt Rosenstraße 9 lief 1964 bei Radio Bremen. Und ganz zum Schluss dieser Abhandlung kann ich es nicht lassen. Bitte, bitte, einmal noch. Ja? Vielen Dank. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Hörspielraritäten aus alter Zeit. Auch im neuen Jahr bleibt es dabei. Wir hören uns in der ARD-Audiothek und überall sonst jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ja? Ja. Noch mehr Radio Bremen-Krimi-Nostalgie finden Sie in eben dieser Audiothek. Dicky Dick Dickens etwa, die klassische Krimi-Satire von Rolf und Alexandra Becker, die auch Gestatten, mein Name ist Cox erfunden haben. Dicky Dick Dickens war ihre zweite große Rundfunkserie der 50er Jahre. Und das Remake der verschollenen ersten Staffel steht online. Es ist die Bremer Neuaufnahme von 2009. 12 Folgen sind es. Die erste behandelt den aufregenden Fall der wasserdichten Damen-Präzisionsarmbanduhr, die stets 12 Minuten nachgeht. Gute Idee? Ja, das wäre eine Möglichkeit. Finde ich auch. Und damit darf ich mich verabschieden. Darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören und kommen Sie gut ins neue Jahr. Guten Rutsch. Alles Gute.